Beim Ultimate Fighting treten zwei Kämpfer in einem Käfig aus Draht gegeneinander an, ohne Gesichtsschutz oder Helm. An den Händen lediglich dünne Handschuhe, die an den Fingern offen sind. Als Techniken ist alles erlaubt, was die Kampfsportarten Karate, Jujutsu, Boxen, Kickboxen, Ringen oder Sumo zu bieten haben. Tritte auf den Kopf eines am Boden liegenden Gegners, Stiche in die Augen oder Beißen sind dagegen verboten. Die Kritiker werfen den Veranstaltern dennoch vor, Gewalt zu verherrlichen. So hatte der Kölner Stadtrat bereits im März die geplante Veranstaltung missbilligt. Eine solche Show in Deutschlands größter Arena stattfinden zu lassen, suggeriere Jugendlichen eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für Brutalität. Ein Vorwurf, den die Veranstalter und die Kämpfer zurückweisen. Der 22-jährige Peter Sobotta aus Balingen hat als Kind Judo und Taekwondo praktiziert, bis er als Teenager das Ultimate Fighting für sich entdeckte. Die Kritik, bei dem Sport schlügen sich die Gegner gegenseitig halb tot, kann er nicht nachvollziehen. Dazu kann ich nur sagen, dass es völliger Quatsch ist. Die UFC hat sehr wohl Regeln. Insgesamt sind es 32, also sogar doppelt so viele wie beim Boxen. Es gibt sehr, sehr viele Regeln. Und naja, also wenn man sich damit auseinandersetzt und sich ein paar Kämpfe anschaut, dann stellt man sehr schnell fest, dass die Athleten auf einem sehr hohen Niveau kämpfen, dass es sehr viel Disziplin erfordert, diesen Sport überhaupt trainieren zu können und da erst recht auf so einem hohen Niveau antreten zu können. In der Tat wacht ein Schiedsrichter darüber, dass der Gegner einem am Boden liegenden Kämpfer nicht den Ellenbogen ins Gesicht rammt oder ihm gegen den Kopf tritt. Wer die Käfigkämpfe verbieten wolle, müsse auch mit der gleichen Konsequenz Boxkämpfe untersagen, sagt der Veranstalter Marek Lieberberg. Es gibt Gutachten darüber, dass bei UFC-Kämpfen überhaupt keine schweren Verletzungen aufgetreten sind, dass es einen einzigen Fall gegeben hat, wo ein Kämpfer sich den Arm gebrochen hat. Das könnte Ihnen auch beim Spaziergehen passieren. Und ich meine deshalb, dass die ganze Diskussion völlig aus dem Ruder gelaufen ist, wohl auch deshalb, weil man sich in der Zeit des Wahlkampfes befindet und man einfach alles behaupten kann und über jeden reden kann hier, ohne dass man in Gefahr läuft, widerlegt zu werden. Lieberberg betonte, dass man sich freiwillig auf eine Altersbeschränkung eingelassen habe. Schließlich habe das Landesinnenministerium bereits im Frühjahr erklärt, dass die Veranstaltung die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährde. Das Zugeständnis habe man lediglich gemacht, um bei der Europapremiere der Käfigkämpfe keinen Streit zu provozieren. In Zukunft werde man sich auf solche Kompromisse nicht mehr einlassen, sagt Deutschlands größter Konzert- und Eventveranstalter und droht unverhohlen mit seinem Anwalt. Der Erfolg beim Kartenverkauf spreche für sich. 11.000 Tickets sind bereits weggegangen, 13.000 Plätze fast die Lanxess Arena insgesamt. Daher sei man sicher, dass die Käfigkämpfe auch in Europa ein Massenereignis wie in den USA werden könnten, erklärt Marshall Zelaznik, der die Dachorganisation des Ultimate Fighting in Großbritannien vertritt. It seems whenever we come with the event, it starts the dialogue, it starts the education of what this sport is about. Das ist ein historisches Ereignis für uns. Das ist die erste Veranstaltung in ganz Europa. Und damit wird auch der Dialog beginnen. Alle Vorurteile, die es über unseren Sport gibt, werden ausgeräumt. Für uns war es eine sehr interessante Erfahrung, nach und nach die Medien zu erziehen. Und wir werden auch gerne weiter alle Fragen beantworten, damit sich die Öffentlichkeit eine Meinung bilden kann. So that we can help give you the information you need to make informed opinions about it.